Hallo und willkommen zurück zum Quatschen über alles Podcast mit mir Ruben. Und mir Johannes. Heute reden wir worüber auch immer, welchen Film wir auch immer geguckt haben erstmal. Das hast du nur geguckt letzte Woche, Johannes. Oh ja, ich habe mal wieder alle Stunden an YouTube und an Amazon Prime konsumiert, die ich konsumieren konnte. Also letzte Woche war mal wieder eine sehr produktive Woche. Ich habe, vor allem würde ich jetzt gerne über Avatar reden. Und ja, ich weiß, Avatar, also ich meine nicht Avatar Pandora, ne, blaue Haut und weiß nicht genau, krasse 3D-Effekte. Hey, der ist gut, ich mag, ja, ich mag den. Der ist richtig gut, natürlich, der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber darüber reden wir dieses Mal zumindest nicht. Das können wir in einer späteren Folge nachholen. Ja. Die Verwirrung ist immer da. Sondern ne? Über die... Ja, ohne Witz, aber ja, da muss man immer erstmal erklären. Also Avatar, der letzte, Last Airbender, der letzte Luftbändiger. Ja, ist die so Kinderserie. Hey, die ist gut. Die ist richtig gut, die Serie. Ey, ich sag nix, ich hab die auch geguckt. Ich glaube die erste Staffel. Es hat mich nicht richtig gegriffen, okay. Aber es ist gut, ja. Okay, das ist in Ordnung. Da können wir ein bisschen drüber diskutieren, was du daran nicht mochtest und was ich daran besonders gerne mochte. Aber was hast du denn für diese Woche vorbereitet, Ruben? Ich werd danach über Mission Impossible Fallout reden. Aber erzähl erstmal, was findest du denn von Avatar? Okay, nice, dann fange ich an. Also, sagen wir so, erstmal so zur Hintergrundstory. Ich war über die letzte Woche bei einem Kollegen von mir. Innerhalb von Deutschland sind ja sind öffentliche Zusammenkünfte mit mehr als 2 Leuten ja verboten. Aber privat, weiß ich gar nicht genau, privat ist, ich weiß gar nicht, ob es da ein Personenmaximum gibt. Auf jeden Fall habe ich einen Kollegen und seine Freundin Besuch gehabt. Also wir waren einen Großteil der Zeit immer zu dritt. Das Coole war eigentlich, das wusste ich halt auch gar nicht, dass seine Freundin ganz gerne so, kennst du diese Anime-Filme, das fliegende Schloss, glaube ich, heißt der eine, und der andere heißt Prinzessin Mononoke, glaube ich. Ja, ja, von Studio Ghibli, so, die finde ich richtig gut. Ich glaube, ich habe fast alle geguckt. Gibt noch 3 oder 4, die ich nicht gesehen habe. Krass, okay, weil ich hatte davon nur einen geguckt, muss ich zugeben, und ich kann mich keine Details mehr erinnern, das ist schon sehr lange her. Aber ich war relativ begeistert davon. Und dann meinte ich so, hey, wenn dir das gefällt, dann gefällt dir, dann kennst du doch bestimmt auch irgendwie Avatar. Und dann haben wir erstmal unter anderem auch über Avatar kurz gesprochen, weil sie das nicht kannte. Und dann über alle möglichen unserer Kindheitsfilme, die wir so gesehen haben, so Anime-Serien und so. Also von Klassiker Digimon zum Beispiel, über Chip und Chap, was ja noch ein bisschen was früher war, und die Märchen Grimm und sowas. Was war das so früher auf? Chip und Chap war so gut. Oder? Alter, ich habe gerade eben nur den Namen Chip und Chap gesagt und ich habe schon wieder einen Ohrwurm von der Titelmelodie. Das ist so krass. Die war ja so gut. Ich auch. Ich werde es nicht nachsingen, weil ich bin da richtig schlecht drin. Aber ich werde es mir auf jeden Fall nach der Aufnahme anhören. Ganz ehrlich, ich muss mich gerade so zurückhalten, das nicht zu singen. Ach, geil. Ja. Und hatten wir das darüber gequatscht und dann irgendwann, weil die Idee war, also warum wir da drauf gekommen waren, war halt, ich habe auf Netflix geguckt, so, hey, was gucken wir denn heute Abend so? Hat dann jeden Abend oder jeden zweiten Abend so ein bisschen was an Film geguckt. Und genau, richtig. Dann haben wir Avatar angefangen und ich bin halt selber ein großer Avatar-Fan. Also ich finde die Serie gut. Ich finde die Serie sehr gut und ich habe die als Kind geguckt, aber halt nur so bruchteilweise. Dann habe ich die irgendwann mal während meines Bachelors, glaube ich, nochmal komplett durchgeguckt, weil ich das Gefühl hatte, dass mir da so ein paar Bruchstücke fehlen. Weil wenn die dann irgendwie auf, ich glaube es war Super RTL, gelaufen ist früher, dann man hat halt irgendwie so, ne, mal einen Tag verpasst oder so, dann es liefen, die liefen ja auch nicht immer unbedingt in Sequenz, Und entsprechend wollte ich die dann einfach mal so ganz durchgucken und hatte irgendwie Bock drauf gehabt. Und dann habe ich jetzt, wie gesagt, letzte Woche, glaube ich, war das letzte Woche Montag oder Dienstag, glaube ich, hat man angefangen. Habe ich dann den Vorschlag gemacht, okay, dann lass uns Avatar gucken. Und dann haben wir uns dann zu dritt auf die Couch gechillt und dann Avatar geguckt. Und ja, das ist, ich muss echt sagen, also zwei Dinge, die mir halt echt aufgefallen sind. Erstmal, die Serie ist immer noch gut. Und da kommen auch, also ne, selbst in jetzt meinem fortgeschrittenen Alter von zarten 24 Jahren, ist die Serie immer noch richtig gut. Es macht Spaß. Ab Und ins die hat halt Altersheim noch mit dir. irgendwie auch so eine. Bitte? Ins Altersheim? Ja, Junge, Alter, ich bin vergesslich geworden. Aber das ist ein ganz anderes Thema eigentlich. Keine Ahnung, es macht halt echt Spaß, so sich hinzusetzen und sich das reinzuziehen, weil so, keine Ahnung, einerseits ist es unkompliziert, die Serie, andererseits ist sie komplex. Und das ist, ich finde, das ist ein sehr interessantes Zusammenspiel, so. Und es ist halt auch, ne, Kindheitserinnerung, so ein bisschen was zumindest. Was ich Genau. glaube, was die Serie gut macht und oder gut hält, ist, sind tatsächlich die Charaktere und die Geschichte und dass der Zeichentrickstil einigermaßen zeitlos ist. Also was die Leute fängt, ist diese Abenteuergeschichte, die quasi endlos ist. Ja. Ich weiß nicht, warum das mich nicht so richtig gegriffen hat, aber was ich meinte ist, mit Abenteuergeschichte, die endlos ist, ist, dass man hat dieses große überspannende Abenteuer, aber dann jede Episode ist, wie das halt in der Serie so ist, so eine kleine Geschichte quasi. Und die haben das anscheinend sehr gut in der Serie gemacht. Ich bin kein großer Fan von dem Zeichenstil. Ich finde, dass manchmal fehlen die Details. Dann gucke ich mir tatsächlich lieber Studio Ghibli an oder sowas, weil die sind ja wunderschön, weißt du? Du könntest den Film auf Pause machen und einfach das Bild bewundern. Okay. Ich glaube nicht. Moment, Studio DB? Was meinst Ghibli. du? Ja, es ist Weiß ich, was ist. Ghibli. Nein, das sind die Leute, die haben die Filme gemacht. Hier das wandelnde Schloss. Oh. Arrietty. Mein Nachbar Totoro. Ach, wie heißt es? Ja, Porco Rosso, Ponyo, auf dem Mondblumenberg heißt es, glaube ich, Du kennst sie ja auswendig. der Wind, wie der Wind sich hebt oder sowas. The Wind Rises heißt es auf Englisch. Der Hayao Miyazaki, der war, glaube ich, der Direktor oder das leitende Genie. Wunderschön. Also, sehr talentiert und hat wunderschöne Filme gemacht. Der Regisseur, ja. Krass. Okay. Ja, okay, das sind Filme, da habe ich noch ein bisschen Aufholbedarf. Da habe ich, wie gesagt, nur einen von gesehen gehabt und da hatte ich recht gute Erinnerungen dran und dann meinte ich so, hey, wenn dir das gefällt, dann könnte dir vielleicht auch Avatar gefallen, so in die Richtung. Ach, vor allem, ich glaube, ich habe einfach Avatar auf Netflix gesehen und dann wollte ich das irgendwie, glaube ich, auch ganz gern zeigen. Und sie bestand nicht zu sehr darauf, das wandelnde Schloss nochmal zu gucken. Oder sie wollte jetzt nicht so gerne nochmal das wandelnde Schloss gucken. Einfach weil sie das schon jetzt vor recht kurzer Zeit nochmal geguckt hatte und nochmal was Neues gucken wollte. Jetzt so. Aber ich muss unbedingt nur das wandelnde Schloss gucken, habe ich das Gefühl. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, mir gefällt das gut. Eine Serie, nicht nur, ich glaube, da hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, bei How I Met Your Mother. Ne? Wenn eine Serie nicht nur so dieses von Episode zu Episode, dieses sich ein Geschehen entwickelt, sondern wirklich ein klares, übergreifendes, eine klare übergreifende Struktur, ein klares übergreifendes Ziel definiert ist. Das finde ich gut. Dann hat man das Gefühl, so als Zuschauer, es wird auf etwas hingearbeitet. So, und irgendwie ist das sehr, finde ich sehr angenehm. Also ich glaube, deswegen gefällt mir die Serie auch unter anderem so gut. Ich glaube, das Ja. hilft auch den Leuten, die die Serie machen, weil die haben dann also wenn die eine Idee haben, wenn die einen Masterplan haben, wo sie dann die Lücken mit Serien mit Episoden auffüllen können, dann ist es alles auch mehr abgerundet, dadurch hast du eine konsistentere Geschichtenerzählung. Im Ja, Gegensatz zu ich glaube, etwas, das Einzige. wenn die keinen deutlichen Plan haben, dann fangen die gegen Ende, dann werden die Macher von der Serie, denke ich, lustlos. Das sieht man ja immer irgendwie, wenn so eine Serie sich länger streckt, so wie die Simpsons zum Beispiel. Da sagen die Leute immer, ja, am Anfang war es viel besser und die neuen Staffeln sind nicht mehr so gut. Was wahrscheinlich daran liegt, dass sie am Anfang hatten war die Idee, wie sie die Serie aussehen lassen wollten und was sie da reinmachen wollten, war noch konkreter im Kopf der Produzenten, der Künstler. Die Ja. einzige Ausnahme, die ich dazu kenne, ist Futurama. Die ist eigentlich fast immer nur lustig. Naja. Aber was gefällt dir denn an Avatar noch Das so gut? stimmt. Ich glaube, ja, das ist wirklich sehr interessant. Also, welche Charaktere finde ich am besten? Ich glaube, was mir aufgefallen ist jetzt im Moment, ist, dass mir der Onkel von Prinz Zuko, ich glaube, er heißt General Hiro, dass der einfach eine klasse Figur ist. Der ist so gut gemacht. Also vorher war ich, also ich glaube, als Kind war ich ein recht großer Fan, einfach ganz normal von Aang, ja, vom Avatar, vom Hauptcharakter. Aber eigentlich ist Aang selbst, ja, ich will jetzt nicht sagen simpel, aber doch aber straightforward irgendwie schon. Eine Figur, die ist relativ leicht zu verstehen und vor allem auch nicht so super abwechslungsreich, finde ich. Aber so dieser General Hiro, der bringt halt einfach richtig viel Frische rein. Bisschen für bisschen entwickelt er sich halt zu so einem richtig, also nein, entwickelt sich nicht, sondern stellt sich heraus als so ein richtig einflussreicher und tiefer Charakter. Und da kommen dann, jetzt Spoiler Alert, da kommen dann bisschen für bisschen halt noch Hintergründe raus über ihn, über seinen Angriff auf das Erdkönigreich und über seine eigene Familie, seinen eigenen Sohn, seine Zeit als General und so. Und das ist einfach schön. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ist es noch ein Charakter, der einfach unglaublich viel Humor und Witz hat. Und das ist so geil. Und einfach auch unglaublich ein kommunikativer Charakter. So, ne? Dieser richtige nette Großpapa, ne? Mit den Lebensweisheiten. Und ich glaube, das gefällt mir jetzt aktuell besonders gut an der Serie, muss ich sagen. Also, der Charakter, der ist gut gemacht. Sehr schön. Ja, das gefällt mir. Und sonst, ganz klar, ganz simpel. Ich bin einfach ein Fan von von dieser Idee des Bändigens. Das ist schon immer so gewesen. Also, damit kann man mich wirklich beeindrucken. Das ist cool. Irgendwie so Objekte um sich herum manipulieren können und so auf diese Art und Weise. Mit relativ klar definierten Regeln so. Das finde ich irgendwie cool. Das hat einfach was. Ja, das stimmt. Ja. Obwohl ich muss zugeben, ich fantasiere mehr darüber, dass ich Objekte in ein anderes Material verwandeln kann. Zum Beispiel, weißt du Okay. hast eine Decke und dann schnippst du mit den Fingern und dann ist die plötzlich aus Eisen oder sowas. Oder du schnippst mit den Fingern und dann, also dein Stuhl wird Butter. Das keine Ahnung, da denke ich dann so drüber nach, wenn ich irgendwie in die Leere starre. Ja, nee, ich muss echt sagen, irgendwie so Elemente manipulieren können, das wäre schon eine richtig geile Fähigkeit. Wobei, aber da würde man ja auch erwarten, es gibt ja eine Sequel dazu. Nicht so richtig, aber ja. Ja, die Legende von Korra. Aber damit habe ich nie angefangen. Das müsste eigentlich dieselbe Idee sein. Auch so eine Art Avatar-Geschichte. Auch mit den vier Elementen. Aber irgendwie, er hat mich nie so richtig gepackt. Wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich dachte eigentlich, ich hätte davon mal eine Folge gesehen. Aber ich glaube, ich habe da noch nicht mal eine Folge von gesehen. Vielleicht müsste ich das mal machen. Ja. Hast du noch neue Sachen entdeckt jetzt bei The Last Airbender, als du es zum zweiten Mal geguckt hast? Oder neue Eindrücke bekommen? Interessante Frage. Ja, so komplex der Charakter, also so komplex einige von den Charakteren sind und sich auch wirklich wandeln. Ich meine, Prinz Zuko ist natürlich so das Paradebeispiel eines Charakters, der eine krasse Wandlung durchmacht. Er ist ja recht, also er wird beschrieben als recht komplizierte Person, hat ja diesen ganzen Konflikt mit seinem Vater, der ihm damals das Gesicht verbrannt hatte und dann verbannt hat aus dem Feuerkönigreich. Und er ist ja besessen davon, seine Ehre wiederherzustellen, indem er den Avatar findet. Und dann letzten Endes, nochmal Spoiler Alert, letzten Endes wird er ja der ja, Komplize vom Aang, auf recht interessante und immer noch komplizierte Art und Weise, finde ich. Aber jetzt muss ich mal gerade überlegen, was ich eigentlich sagen wollte. Aber was mir aufgefallen ist, dass es ist halt trotzdem in vieler Hinsicht wirklich eine sehr eine Kinderserie. Irgendwie, wenn ich sie mir heute angucke, dann wünsche ich mir da doch ein bisschen was mehr politische Tiefe zum Beispiel. Charaktere, also ein paar Charaktere sind einfach overpowered, weil sie overpowered sind. Also die Prinzessin Azula hat zwei Gehilfinnen, die eigentlich nicht viel können, außer Messer durch die Gegend werfen und ein bisschen akrobatisch sein. Aber die sind halt trotzdem total overpowered und kommen regelmäßig gegen den Avatar und seine Freunde an und auch gegen sonst alle möglichen Bändiger. Was halt, ja, keine Ahnung, ich finde, das ist halt schon gnadenlos overpowered, finde ich. Einerseits das und andererseits fehlt mir so ein bisschen was, so eine politische Dimension irgendwie. Unter anderem einfach ein bisschen was Komplexität dahinter, hinter diesen Königreichen, wie die funktionieren und ja, das wäre halt echt schön, wie diese politische Struktur dann funktioniert, vielleicht politische Intrigen da drin. Aber ich glaube, dann wird die Serie einfach nochmal dreimal so lang werden, Naja, wahrscheinlich. da merkt man, wie man älter wird und halt mehr da, also als Kind, weißt du, guckst du irgendwie Star Wars oder sowas und du spulst einfach immer vor, wenn sie irgendwie reden, weil du willst zu den Gefechten und zu den Schlachten gehen, so. Ja, und dann später, weißt du, willst du nur noch Game of Thrones gucken, weil das nur Intrige ist. Und da spulst du schon fast die Gefechte durch. Gefechte sind halt immer gleich, ne? Ich meine, Game of Thrones hat eine Menge sehr, sehr geile Gefechte. Ich glaube nicht, dass ich ein Gefecht wirklich mal vorgespult habe, aber das eigentlich Interessante wirklich an diesen Serien ist doch die politische Komplexität eigentlich. Auch sowas wie, ich meine, ja, House of Cards bringt das ja dann nochmal so zum Extrem, ne? Mit diesen politischen Spielchen. Und sowas ist geil. Oder, ja, genau, aber da sind wir jetzt nicht bei. Also sowas würde mir halt noch ein bisschen fehlen. Ich finde, dann würde das auch, dann wäre Avatar auch noch mehr eine Serie, die Eltern mit ihren Kindern gucken können. Im Gegensatz zu einer Serie, die wirklich hauptsächlich auf die Kinder abgezielt ist. Weil ich glaube, jetzt Das stimmt, ja, einen Vater. da ist nicht so viel Ja, bitte. Erwachsenenhumor drin. Richtig. Erwachsenenhumor ist da nicht drin. Wenn man einen Vater oder eine Mutter dazu animieren wollte, mit seinem Kind zusammen das zu gucken, dann müsste da doch noch etwas mehr, ja, da müsste doch noch ein oder zwei weitere Lagen an Komplexität hinterstecken, denke ich. Das wäre schon schön. Ja, genau. Aber ja, grundsätzlich muss ich sagen, das spiegelt sich halt auch in der Art und Weise wieder dann, wie die Villains, wie die Bösewichte definiert sind. Ne? Keine Ahnung, es ist halt schon echt simpel, ne? Wenn man sich überlegt, dass dieser Feuerkaiser oder Feuerlord, der will gar nicht wirklich erobern, der will einfach nur alles verbrennen. So, ne? Das Warum ist noch gar nicht geklärt. Er will einfach nur alles verbrennen. So. Das ist so. Come on! Der kriegt also wortwörtlich, der kriegt da irgendwie so eine recht große Kraft, ne, so wie alle Feuerbändiger. Und die fangen einfach damit an, riesige Landstriche abzufackeln. So. Da denkst du nur so, warum? Wo ist der Sinn dahinter? Das ist ein bisschen schade, dass da Komplexität fehlt. Ja, ich find's auch immer interessant, ich find's dann langweilig, dass es immer so die Faschisten und die, keine Ahnung, die Feuerleute sind oder die Maschine oder die Leute, die die Maschine haben, die Bösen sind. Keine Ahnung, also ich verstehe es natürlich, weil es halt Stahl und Maschinerie ist auch irgendwo immer ein Symbol der Unterdrückung. Aber so zum Spaß würde ich gerne mal eine Serie sehen oder einen Film sehen, wo die Bösen sind das Wasservolk oder sowas, die überall Bäume pflanzen und alle Häuser abreißen, weil die, also so genau das Gegenteil, weißt du? Wo die Bösen einfach Anarchisten sind. Den Müll klauen und sortieren. Ja, das jetzt nicht. Die klauen dann den Biomüll. Nee, die sagen dann, ja, ihr dürft einfach gar keinen Müll mehr produzieren und um das Ziel zu erreichen, sorgen sie dafür, dass einfach gar nichts mehr produziert wird. Ja, okay, gut. Aber da muss man natürlich sagen, plottechnisch ist das, ich finde dann auch keine Entwicklung mehr statt. So, das ist ja ein bisschen langweilig. Es wäre tatsächlich lustig, wenn das so fundamentale Hippies wären. Weißt du, so wie die, so Westboro Church, aber dann mit Psychedelics und Meditation. So, die zwingen Leute, um gechillt zu sein. Was? Was? Du bist nicht gechillt genug, Digga. Ey. Wir schlagen dich zusammen. So. Irgendwie so. Kennst du die Futurama-Folge? Es gibt eine Folge, wo Bender und so ein paar Roboterfreunde von ihm ich weiß gar nicht genau, wie das überhaupt geschieht, aber die lassen sich sämtliche Teile auswechseln und werden dann so zu Holzfiguren sozusagen. Ja, ja, we will convince them of our peaceful ways by force. Ja, genau, okay, das ist Zitat, richtig. Ich habe Futurama, glaube ich, 2 oder 3 Mal alles durchgeguckt. So. Ja. Okay, hast du... Aber noch, das ist auch ein geiles Zitat, ja. Hast du noch was für The Last Airbender? Naja, also grundsätzlich kann ich es natürlich empfehlen. Wobei man zugeben muss, die erste Staffel, das ist mir jetzt auch erst aufgefallen, das ist mir vorher nie aufgefallen, die Frames per Second sind zu wenige. Also man hat das Gefühl, das stottert so ein bisschen was. Aber sonst grundsätzlich unglaublich geile Serie. Wenn man mal so was sehr, sehr Leichtes und Lustiges auch, vor allem sehr Lustiges gucken möchte, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung und ja, kann ich nur wärmstens empfehlen. Genau. Jo. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal ein zweites Segment über. Ist, was wir im Internet gefunden haben. Unser zweites Zuhause. Genau. Ja, internettechnisch. Ich weiß, vor ein paar Jahren war das noch deutlich mehr so gang und gäbe. Vor mittlerweile schon fast 10 Jahren. Diese ganzen kleinen Internet-Games, auf diesen ganzen kleinen Online- Gaming-Seiten, so funny-games.biz oder so, oder solche Seiten. Mini-Clip. Weiß ich nicht. Oh, ich hatte so viele. Mini-Clip! Ja, Mann, Alter, wir haben da immer im Informatikunterricht auf den Webseiten angespielt. Irgendwie ich hatte Motherboard. Ja. Das war gut, ja, Mann, das habe ich mal. Und dann, ich habe das als Kind nie verstanden, wie man da erfolgreich ist. Und dann, als ich älter war, habe ich das wiederentdeckt. Und dann habe ich alles gegeben und es gewonnen oder sowas. Weißt du, an einem Nachmittag einfach durchgespielt. ja. Das war eigentlich ganz cool. Aber das Spiel ist auch recht gut. genau. Ich habe ja einen Miniclip. Es gab diese eine Seite, die hieß Nitrome.com. Bitte wie? Nitrome. Also Nitro. Das kenne ich M-E. Gar nicht. Und die hatten so einen echt eigenen Stil. Fand ich super cool. Mein Favorite war, was war's? Irgendwie so Future Ninja 1 und 2 oder sowas, war echt cool. Ja. Also ich habe dann auf Miniclip, die Spieler haben ja manchmal Crossover gehabt und dann habe ich die gespielt. Ah, es gab auch mal so eine komische 3D-Rollenspielseite, die hieß mademarian.com oder sowas, .org.net. Auch komisch. Also okay. Manchmal erinnere ich mich wieder zurück und dann spiele ich die einfach nochmal. Oder dann gucke ich, ob es die noch gibt. Echt merkwürdig. Ja, genau. Bei mir war es halt jetzt so ein bisschen was ähnlich. Ich hatte einfach Bock, ein bisschen so an Games zu spielen. Teilweise höre ich halt nachmittags noch meine Vorlesungen an, die sind ja alle aufgenommen. Teilweise höre ich mir aber auch einfach irgendwelche YouTube-Sachen an, so andere Podcasts. Und dann nebenbei einfach so ein bisschen Game ist halt geil. Und da habe ich dann auch ein bisschen das Miniclip rumgespielt. Nicht Miniclip, Free Online, funny-games.biz. Und auch so ein Game, so was ich Namen. Früher... Ja, ohne Witz. Die sind alle mehr oder weniger gleich auch. Ja, und so ein Online-Game, das heißt Hardest Game Ever, glaube ich. Oder The Hardest Game in the World oder irgendwie sowas. Ach, das kenne ich, glaube ich. Wirklich, ja, genau, man versucht da diesen kleinen roten Block durch so eine Art, durch so unterschiedliche Typen von Labyrinthen durchzubewegen, wo sich genau, dann halt einmal bewegen, so eine Art Windmühlen aus so diesen blauen, runden, kleinen Punkten und so. Und es steigert sich halt die Komplexität der. Und früher konnte ich das mal irgendwie bis Level, ich weiß nicht genau, ob das jetzt 25 war oder so, weiß ich nicht ganz genau, durchspielen. Und ich bin heute nach Level 5 oder 6, hatte ich schon keinen Bock mehr. Ich dachte mir so, Alter, ne? Dieses Scheißspiel frustriert mich nur. Weil es wirklich, da muss man richtig dann doch aufpassen, ne? Dann bewegst du dich mal ein ganz klein bisschen zu weit und dann fängst du wieder am Anfang des Levels an. Ja. Dann dachte ich mir so, ja komm, scheiß doch, ich zock jetzt was anderes. Ja, das stört mich auch manchmal. Also manchmal will man einfach nur so ein bisschen daddeln und halt nicht genau 100% geben. Genau. Ja, es gibt so, also vor allem bei größeren Spielen, also kommerziell jetzt nicht so Online-Sachen, wie zum Beispiel Fortnite. Also bei Fortnite lese ich immer, ich spiele es selbst nicht, aber ich lese immer, dass sich so die Casual-Spieler regen sich furchtbar drüber auf, dass man es nicht mehr Casual spielen kann. Weil es so kompetitiv ist. Es ist zu kompetitiv geworden. Ja, genau. Und da denke ich mir, also da habe ich dann einfach Mitleid und ich verstehe das auch. Ich, ja, es ist dann einfach doof, weißt du? Willst einfach, keine Ahnung, willst halt eine halbe Stunde mal kurz irgendwas zocken und dann wirst du halt, dann mobben dich die Leute, die halt 40 Stunden die Woche das Spielen oder sowas, mobben dich halt direkt auf. Ja. Ja, wobei ich ehrlich gesagt dachte, dass Fortnite auch so eine Art Ranking-System eingeführt hat, nachdem man dann, wenn man einen bestimmten Rank erreicht hat, dann auch mit entsprechenden Leuten in eine, also gematcht wird. Ich weiß es nicht, kann gut sein. Ich dachte, die hätten das jetzt irgendwie eingeführt, aber ey, ich spiele das Spiel auch selber gar nicht. Ja. Was hast du noch so Interessantes in der letzten Zeit gemacht online? Hast du da irgendwas Cooles gefunden? Ja, ich habe echt cool, also ja, ich war wieder gut beschäftigt. Wenn wir es schon über Computerspiele haben, ich habe World of Tanks viel gespielt. Das ist so ein Spiel, wo man halt Panzer kauft und dann gegen andere spielt in Teams von 15 gegen 15. Es ist aber recht stressig hin und wieder. Man kann es gut tatsächlich einigermaßen gut casual spielen, finde ich. Es gibt so verschiedene Tiers. Also du hast so Tech Trees. Also ganz am Anfang hast du halt die ältesten, kleinsten und schwächsten Panzer. Und dann in der Mitte hast du so die Standard-Zweite Weltkriegspanzer, weißt du, der deutsche Panzerkampfwagen, der Tiger, der amerikanische Sherman, britische Churchill und solche Sachen, russische KVs, KVs, wer sich damit auskennt. Und dann gegen Ende hast du die ganzen Kalter Krieg-Panzer, die dann alle schwer gepanzert sind oder ultra spezialisiert sind. So. Und auf den mittleren Leveln hat man eine gute Mischung zwischen den Leuten, die halt schon besser sind und den Leuten, die gerade anfangen. Aber das Spiel ist stark pay to win leider, also man kann sich echt bessere Munition kaufen für echtes Geld. Darum spiele ich auch die mittleren Tiers mehr, weil da braucht man dann diese bessere Munition nicht echt, wenn man sich ein bisschen auskennt. Es ist okay, man sollte es nicht zu ernst nehmen. Also ich spiele das Spiel gerne so 1-2 Stunden am Tag, und dann ist es auch gut. Dann bin ich zu gestresst. aber ja, keine Ahnung. Das habe ich halt gespielt. Dann habe ich natürlich richtig viel wieder auf YouTube geguckt. Und da habe ich vor allem Corridor Crew geguckt. Da komme ich gleich dazu. Ich habe einen neuen YouTuber, also der ist nicht neu, aber ich habe ihn neu für mich entdeckt. Heißt Big Joel. Der macht so, ja, Gesellschaftskritik, Kommentare zu Filmen auch. Der hatte ein Essay, so ein Video-Essay zu so Christian Propaganda-Films gemacht. Wer es nicht weiß, es gibt eine christliche Version von Netflix, die heißt Pureflix in Amerika. Und da sind alles Filme drauf, die durch christliche Filmproduzenten gemacht werden. Also da gibt's da keine Schimpfwörter drin und keine expliziten Sexszenen und so weiter. Und die Filme drehen sich dann häufig um Teenager, die Christen sind und oder Priester oder sowas. Und die scheinen tatsächlich recht gut zu sein, hin und wieder. Viele davon sind natürlich eindeutig schlechte Propagandafilme, wo dann der Produzent die Hauptrolle spielt und sich selbst so als den perfekten Christ hinstellt und sowas. Ja. Fand ich aber ganz witzig, da mal einen Einblick zu bekommen. Aber dann habe ich mir mal ein paar... Ich bin ganz zufrieden mit das Leben des Brian, also das ist der einzige christlich thematisierte Film, den ich brauche. Echt? Ist ja ein geiler Film, ja, auf jeden Fall. Also ich habe einen christlich thematisierten Film, den ich brauche. Ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Nein, natürlich, das ist ja der Witz an der Sache, ja. Also, keine Ahnung. Ja, jetzt scheiße ich ein bisschen was auf christlich thematisierte Filme, tut mir leid. Ich weiß nicht, ich finde die ganze Idee so ein bisschen was so... ich finde es übertrieben. Irgendwie einerseits ist vielleicht die Idee, so christlichen Glauben in die Moderne zu holen, gar nicht so ganz schlecht. Aber ich habe das Gefühl... das ist nicht der richtige Weg, irgendwie. Das tut mir leid. Okay, warum findest du, dass es nicht der richtige Weg ist? Keine Ahnung, alle Filme, die... Okay, nee, das ist auch das falsche Statement. Ich finde, es ist schwer, einen Film über Glauben zu machen, der gleichzeitig spannend und mitreißend ist auf eine Art und Weise und entertaining ist, ohne den Glauben selbst lächerlich zu machen. Es ist einfach, also ich finde, man kann einfach nicht jeden Typen von Film wählen. Man kann keinen Blockbuster über Glauben machen. Das funktioniert nicht. So. dann macht man den Glauben selbst schon lächerlich mit. Das müsste dann irgendwie... Ich weiß auch nicht, das müsste sich dann letzten Endes auf den Bereich Drama begrenzen, habe ich das Gefühl. So zwischen, ich finde, Glauben ist besonders stark im Zwischenmenschlichen und besonders stark in dem entsprechenden Filmsegment unterwegs, wenn es darum geht, vielleicht Lebensgeschichten zu erzählen auf eine biografische Art und Weise. Da kann ja Glauben immer ein sehr starkes Element sein, oder wenn es darum geht, ja, vielleicht auch Konfliktpotenzial in unterschiedlichen Leben so ein bisschen was zu erforschen und wie sich das dann gelöst hat durch Glauben vielleicht. Aber ich finde, keine Ahnung, wenn ich mir das jetzt vorstelle, so wie du das, also wenn ich mir Netflix nur in christlich vorstelle, dann ist das eine Kraft. So. Dann ist das, ich gehe davon aus, die werden da auch Filme drin haben, die so ein bisschen was mehr Blockbuster-mäßig aufgerissen sind, wo dann mit Glauben irgendeine bestimmte Macht assoziiert wird. Und da ist es halt bei mir echt vorbei. Das ist dann einfach nur noch lächerlich. Ja. Ja, also, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, es sind viele, also es sind auch viele Propagandafilme dabei, die dann tatsächlich, wo dann die Leute, wo die Christen dann tatsächlich die Guten sind und die Atheisten sind dann immer die Schlechten, ohne wirklich auf die Argumente einzugehen, die beide Seiten haben. Weil du kannst ja gute Christen haben, und gute Atheisten. Du kannst auch schlechte Christen haben und schlechte Atheisten. Also gut und schlecht meine ich jetzt wie sagt man das denn? Die moralisch unakzeptable Dinge tun. So. Ja. Und das brachte mich tatsächlich dann zum nächsten. Das brachte mich dann tatsächlich mal wieder zu Wikipedia, und zwar The List of Fallacies. Es ist super, muss sich jeder mal durchlesen. The List of Fallacies auf Wikipedia ist eine riesengroße Liste mit allen möglichen argumentativen Fehlern, die man machen kann in einer Diskussion, die die Diskussion nicht weiterbringen. Zum Beispiel Strawman-Argument passt jetzt gut als Übergang für die christlichen Propagandafilme, weil in den Filmen hat man dann häufiger so einen Strawman, also einen Strohmann des Atheisten, und das ist dann, weißt du, das ist dann ein Krimineller oder ein gieriger Geschäftsmann, der dann so, ja, wir müssen die Kirche vernichten, weil ich will Geld haben. Ach ja, PS, ich bin auch noch Atheist. Weißt du, dann kreierst du tatsächlich so eine Vogelscheuche, die nichts mit dem Argument zu tun hat, aber dran gebunden wird, so. Solche Sachen zum Beispiel. Und ganz am oben stehen dann so Sachen wie, zum Beispiel, dass man die Person angreift, die das Argument macht. Das ist an sich ein Fehler in der Diskussion, weil das Argument kann an sich richtig sein, unabhängig von der Person, die es ausdrückt. Und da gibt's ja verschiedene Stufen, weißt du. Du greifst dann die Person, du greifst dann den Hintergrund der Person an, du greifst Fehler an, die in der Vergangenheit gemacht haben, du greifst das Umfeld an, in dem sie sich bewegen und so weiter. Was mich gerade wundert, ehrlich gesagt, ich habe noch nie von Fallacies, also von der List of Fallacies gehört. Und ich bin natürlich auf Wikipedia gerade und lese mir so ein bisschen durch. Aber wie ist eine Fallacy überhaupt definiert? Also Fehler aus welcher Perspektive oder warum? Was macht eine Fallacy zu einer Fallacy? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine richtige Antwort drauf. Ich habe jetzt gedacht, dass es einfach etwas ist, was die Diskussion nicht voranbringt. Okay. Also das etwas, was einem Konsensus im Weg stehen würde. Weil den Charakter einer Person anzugreifen, macht das Argument, also wenn wir jetzt eine Diskussion hätten und wir versuchen, wir versuchen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu definieren zwischen unserem Glauben oder unseren Ideen. Und was wäre denn ein gutes Beispiel? Ja. Ja, und weißt du, du würdest halt was Richtiges sagen. Aber ich attackiere dich dann für irgendwas, was du in deiner Vergangenheit gemacht hast. Das Oh, ist. okay, ja, das hört sich irgendwie so ein bisschen nach Donald Trump an, oder nicht? Na gut, nicht so richtig. In der Politik. Du hast recht, in der Politik und im Internet, also in der Internetpolitik lese ich das die ganze Zeit. Also hast du ständig. Weißt du, du hast auch ständig Strawman. Also jede Karikatur ist quasi schon ein Strawman. Nicht unbedingt, gute Karikatur natürlich nicht. Aber ja, also es ist halt. Auch Leute, mit deren Ideologie du nicht übereinstimmst, können zum Beispiel gute Argumente vorbringen. Solche Sachen. Also die Liste ist lang. Und es lohnt sich Okay. echt, die mal durchzulesen, finde ich. Hört sich sehr interessant an. Ich stammel hier so ein bisschen vor mich hin, aber es lohnt sich echt. Ja, genau. Also das war das dann. Ansonsten habe ich noch ein bisschen eher was Unschuldigeres mir angeguckt. Ich guck sehr gerne Andrew Ray. Der ist auch bekannt als Binging with Babish, einer Kochshow, wo er Gerichte aus Filmen nachkocht. Und ich habe auch angefangen, seinen Rezepten zu folgen. Zumindest die machbar sind. Also manchmal hat er dann so ganz extravagante Sachen, weil die in dem Film halt was Extravagantes essen. Und das kann ich dann halt leider nicht kochen. Aber mein absolutes Lieblingsgericht ist im Moment, ich spreche es immer falsch aus, aber es ist Alia Aolio. Sehr gut. Kommt aus dem Film Chef. Was ich auch mag, ist Pollo a la Plancha. Das ist Hühnchen, Reis und Bohnen. Aber auch sehr lecker. Koche ich regelmäßig. Kommt aus dem Film Moonlight. Und aus dem Computerspiel Kingdom Hearts hat er so blaues Eis nachgemacht mit Seesalzgeschmack. Also es ist süß und salzig gleichzeitig. Das habe ich auch mal gemacht. Ich habe sogar unten die Rezepte, die werde ich auch Nice. die kommenden Tage für meine Eltern werde ich denen was Eiscreme machen. Sehr Ja, geil. der Andrew Ray, der dem habe ich auch ein bisschen was. Der hat früher im Film gearbeitet. Der hat so Details dann quasi in der Filmversion von Photoshop entfernt für Werbung. Wenn zum Beispiel jemand, keine Ahnung, einen hässlichen Flecken auf dem T-Shirt hat, den die vergessen haben zu entfernen, vor dass sie mit dem Film angefangen haben, dann hat er das dann später weggemacht. Ja, ich finde ihn eigentlich recht sympathisch. Er wohnt in New York City. Der hat auch sein eigenes Studio, der macht das dann jetzt Vollzeit, die Show. Er hat in einem Interview hat er gesagt, dass er depressiv ist und Antidepressiva nimmt, was sehr traurig ist. Und er hatte, ich glaube, ein Interview mit Vanity Fair gehabt, wo er über seinen Tagesablauf geredet hat. Und ich finde das immer toll, Tagesabläufe von anderen Menschen zu hören. Dann kann man das so vergleichen und dann gucken, was man vielleicht selber besser machen könnte. Oder schon besser macht. Er steht irgendwie, er stellt sich den Alarm um 7 Uhr und steht dann um 9 auf. Klassiker. Dann frühstückt er was, dann macht er Workout und dann putzt er sich die, dann so, also dann macht er Morgenhygiene und ich glaube, dann um 11:30 fängt er an mit Arbeiten oder sowas. Was in seinem Fall einkaufen ist, aufnehmen. Dann ist wieder schon abends, dann ist dazu Abend irgendwie und dann arbeitet der, dann editiert er und nimmt Voice-Overs auf oder sowas für 6 oder 12 Stunden. Also manchmal macht er einfach die Nacht durch und oder manchmal auch nicht. Und dann irgendwie um 10 macht er ein bisschen Freizeit für eine Stunde und dann um 11 macht er nochmal 2 Stunden Vorbereitung für den nächsten Tag und dann irgendwie um 2 Uhr geht er ins Bett und schläft nur 5 bis 6 Stunden oder sowas. Also, der geht da schon hardcore ran. Aber ich meine, er hat halt auch Glück, ne? Es ist so seine Passion. Der hat seine Show gestartet und weiß, der kann machen, was er will, so. Also, Der wollte das machen und jetzt macht das. Ist gut für ihn. Ja. Solange die Show läuft, das muss man ja auch sagen. Ja, solange also, er ist ja jetzt ja, genau, ja. Ein bisschen was abhängig von, aber andererseits ist natürlich jeder von seinem Alltagsjob ein bisschen was abhängig. Ja. Ja, aber ich würde sagen. Krass, ich fand ihn sofort sympathisch, als er es erzählt hat, dass er bis um 7 Uhr sich den Wecker stellt und um 9 Uhr aufsteht. Dann dachte ich mir so, geil. Mach ich auch. Ich konnte mich direkt mit identifizieren. Ja, ich auch. Also, ich finde ihn halt sympathisch. Er macht auch gute Videos. Und ja, genau. Der ist auch hin und wieder mal bei anderen Leuten zu Gast. Hot Wings, diese komische Interview-Show, wo die heiße, also ja, scharfe Chicken Wings essen. Die finde ich ein bisschen langweilig. Der Interviewer, der Moderator, der ist wie weißes Brot. Keine Ahnung. Das Gimmick mit den Hot Wings, da gewöhnt man sich recht schnell dran und dann ist das irgendwie, dann ist der Typ ein bisschen langweilig. Willst du sagen, dass der Moderator keine Substanz hat, oder wie? Ja, ich weiß, der ist wie weißes Brot, hat keine, der, ist, der hat keinen, der hat keine Substanz, der hat keinen Charakter, ja. Habe ich das Gefühl. Ja, genau. Und jetzt... Okay. Kann ich nachvollziehen. Ja. Was meinst du? Was? Also, naja. Hab ich keine Substanz oder bitte, was? Ich meinte... Nein, was? Holy shit. Nein. Okay. Falsch verstanden. Nein. Ah, kein Ding. Ich meinte, dass... kannst du es dir vorstellen? Das kann ich nachvollziehen, dass eine Person, ja genau, dass man eine Person, die keine Substanz hat, die keinen besonderen Charakter zeigt, als wie weißes Brot beschreiben würde, weil diese Beschreibung, diese Metapher, die kannte ich halt noch nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Metapher ist, aber kannte ich noch nicht, diese Art von Beschreibung, ist wie weißes Brot. Ich muss halt erstmal so überlegen. Ich glaube, ich habe es aus dem Englischen übersetzt. Was meint er jetzt? Hat keine vernünftige Kruste? Ja, genau. Das ist halt uninteressant. Was will er damit sagen? Ja, okay. Ja. Kann ich. Ja, okay, das verstehe ich jetzt. Ja. Hast du noch was? Ich muss sagen, ich bin durch. Ich hatte noch was über Corridor Crew. Ja. Was ist das? Corridor Crew ist eine Firma, eine kleine Firma von Leuten, die Special Effects machen. Nein, die wie heißt es? VFX machen, Virtual Effects. Der Unterschied ist, dass Special Effects kann auch praktisch sein und da ist auch Feuer darunter und Kostüme und Prothese und Blut und so weiter. Und Virtual Effects ist CGI. Und all das. Und die haben ein paar Videos, die haben zwei Videoserien. Oder ein, ja, so A Day in Corridor Crew und VFX Artists Criticize Stunts oder CGI in Film. Und dann sitzen die auf dem Sofa und reden, gucken sich halt Clips an und reden dann darüber. Und die Videos zu A Day in Corridor Crew sind okay. Sie haben coole, interessante Themen hin und wieder. Sie haben nur ein großes, was mich nervt. Sie mischen das immer mit irgendwelchen täglichen anderen Sachen. Also irgendwie erzählt er dann über eine neue Kamera und dann mitten in der Erklärung wird weggeschnitten und dann ist irgendwie eine andere Geschichte, die parallel läuft im Studio und dann schneiden sie wieder zurück. Das heißt, man muss also wenn man nur über die Kamera was hören will, muss man ständig 5 Minuten durchspringen jedes Mal. So richtig nervig. Was ich aber extrem spannend fand, waren die Einsichten, die ich gewonnen habe dadurch, wie die CGI-Effekte in anderen Filmen analysieren. Und Was ich entdeckt, also was, worüber die es dann hatten und was ich unglaublich erstaunlich fand, war, wie das Set von Star Wars The Mandalorian aussieht. Also, früher hattest du eine normale Bühne natürlich mit einem Set, was gebaut wurde, und hast es gefilmt. Dann kam James Cameron und der hat gesagt, ich will alles CGI machen, Motion Tracking. Und der hat dann so ein Tablet gehabt, wo der dann in seinem Green Room, also der im Studio halt rumlaufen konnte. Und dann hat er auf dem Bildschirm, war das CGI, wurde dann quasi draufgelegt. Das heißt, der hat den Bildschirm woanders hingezeigt und dann wusste der, wie das da aussieht. The Mandalorian ist irgendwie eine Mischung aus beidem. Und zwar, was sie da gemacht haben, ist, das Studio, die Bühne, ist ein großer, runder LED-Screen, der einmal außen rumläuft und an der einen Seite eine Öffnung hat, wodurch man filmen kann. Und auf diesem LED und obendran ist ein Ambient Light, was dann halt dafür sorgt, dass das Licht mit dem LED-Screen abgestimmt ist. Also wenn auf dem LED-Screen dann eine Landschaft ist, die, keine Ahnung, eine Wüste mit blauem Himmel, dann ist das Ambient Light, ist dann halt helles Weiß, leicht blau, sodass es aussieht, als würde der Charakter in der Wüste ist. Dadurch ist die Bühne nicht, dadurch ist die Bühne, das Studio ist nicht echt groß, aber es scheint sehr groß zu sein, weil du kannst diese Landschaft auf diesem LED-Screen haben. Und ich habe The Mandalorian geguckt und ich habe es nicht gewusst, dass es, ich dachte, es wäre Greenscreen, aber es sieht so gut aus. Der Boden geht 1:1 mit dem Bildschirm über. Das Coolste ist, du kannst halt echt so sagen, ich habe hier meine Wüste und ich will da im Hintergrund, will ich ein Schlösschen haben. Ach, lass mich das kurz auf meinem PC, lass mich das da rein editieren mit meinem 3D-Programmer. Und dann ist das da so. Und das Tolle daran ist, im Gegensatz zum Greenscreen haben die Schauspieler etwas, womit sie interagieren können. Sie haben eine Welt. Das heißt, der Schauspieler muss sich nicht vorstellen, dass da ein Schloss ist. Weißt du, der kann einfach schauspielern, wir gehen jetzt zu diesem Schloss dahin. Weil der sieht es, ist auf dem Bildschirm. Ja. Und ich fand das so cool, einfach, dass diese Technologie existiert. Es ist einfach atemberaubend. Es ist einfach toll. Mit dem Ambient Light hast du auch, glaube ich, hat man das Gefühl, dass man auch echt da ist. Und dann einfach dieses Gefühl, dass du die Welt um dich herum verändern kannst, wie du willst. Weißt du? Ich will hier mehr Bäume haben. Und hier will ich einen großen Steinbogen oder sowas. Ich find's einfach super, wie weit das gekommen ist. Und weißt du, mit The Mandalorian kann man das machen. Das ist günstiger als irgendwo hinreisen und dann in der Landschaft filmen. Und du kannst auch ihre Landschaften damit dann gestalten. Und ich finde das toll, weil das ist, es ist kein Greenscreen mehr. Behind the scenes angucken von Filmen, wo Greenscreen ist so langweilig und auch so deprimierend. Ich meine, es gab dieses eine Foto, wo Ian McKellen oder sowas, der Dumbledore, der Gandalf spielt, dass der geheult hat. Gandalf, jeez. Dass der am Set geheult hat, weil es sich nicht mehr echt anfühlt. Kann ich echt verstehen. Es ist einfach viel cooler, wenn du das siehst, womit du schauspielerst. Ja, wobei, ich meine, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, womit ich das jetzt vergleichen soll, weil das, was ich jetzt gerade im Kopf habe, wie so ein Film richtig gedreht wird, ist die Art und Weise, wie die Der Hobbit gedreht haben, hauptsächlich. Ich habe mir davon recht viele so Behind-the-Scenes angeguckt, weil dieses ganze Drehtagebuch für den Hobbit, oder ein Großteil davon, auf YouTube steht. Und die machen da halt noch richtig Location-Scouting. Die sind jetzt Neuseeland mit ihrer riesigen Karawane an LKWs und so weiter gefahren. Und haben dann da bisschen für bisschen ihre Szenen geschossen. So beziehungsweise teilweise relativ große Studios mit detailgetreuen Nachbauten gefüllt, um da dann zu drehen. Das heißt, ich kann das jetzt gerade nicht so richtig einordnen, wann in diesem Filmprozess diese LED-Technologie verändert. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Kannst du es nochmal wiederholen? Ja, also keine Ahnung. Weißt du, so ich habe ja nicht viel Ahnung davon, wie so ein Film gedreht wird, wann Greenscreen verwendet wird und wann nicht. Aber so was ich, also wie ich dich verstanden habe, ist der LED-Screen eine mega geile Art und Weise, wie man eine realistische Umwelt im Studio sehen kann für den Schauspieler. Aber was ich nicht ganz verstehe, ist, inwieweit wird das jetzt richtiges Location Scouting zum Beispiel ersetzen? Ach so. Für wann ist das sozusagen gedacht im Filmprozess? Meinst du, dass es so Location Scouting komplett obsolet macht, dass dann praktisch der gesamte Film, nehmen wir jetzt mal Der Hobbit zum Beispiel, in so einem Studio gefilmt werden kann? Oder weißt du, wie einflussreich meinst du, ist das, so diese Technologie? Also es wird das nicht obsolet machen, glaube ich. Es ist einfach ein weiteres Werkzeug, was verwendet werden kann. Weil es hat natürlich seine Limiten, seine Beschränkungen. Die erste ist natürlich, man hat, der Raum ist recht klein. Also ich glaube, 30 Quadratmeter oder sowas. Weil du kannst den Scherben nicht ewig groß machen, weil dann sieht man irgendwann, also dann wird's zu teuer und dann sieht man auch irgendwann die Decke. Das ist halt das Nächste. Also du könntest nicht wirklich nach oben filmen, weil dann würde man eben die Decke sehen. Der Bildschirm ist natürlich, da müsstest du dann auch Tiefe drauf simulieren, was dann an der Brennweite von deiner Linse müsste angepasst werden. Und das hat man tatsächlich im Mandalorian gesehen häufiger, dass der Hintergrund manchmal verschwommen, also unscharf war. Es hat nicht richtig gepasst. Aber es ist günstiger. Also The Mandalorian ist ja eine Serie und Serien, also eine Episode ist ja eine Stunde lang und die können natürlich nicht jede für Episode, weißt du, Location Scouting machen und ein riesen Budget verwenden. Deswegen ist es etwas günstiger und du kriegst trotzdem sehr gute Eindrücke. Sehr gute Effekte. Das Location Scouting für Filme und für Filme mit großen Budgets und kleinen Budgets wird das, glaube ich, immer das gleiche. Also bleibt es immer noch so. Weil es ist im Endeffekt ein Geschmack. Es hängt von der Vision des Direkteurs ab. Für The Hobbit und The Lord of the Rings und so weiter, da hast du ja immer diese wunderschönen so Overfly-Shots, weißt du, wo die Gefährten, die rennen dann irgendwie über den Berg oder sowas und weißt du, die Kamera geht von links nach rechts und folgt denen wie ein Adler und so weiter. Und das kannst du halt mit diesem LED-Screen einfach nicht machen. Von daher wird das Location Scouting immer bleiben. Dann natürlich mehr Low-Budget-Films oder sowas, wo du einfach rausgehen kannst in die Natur, also nach draußen, um was zu filmen, würde man das natürlich immer machen. Weißt du, wenn du in Kalifornien bist und du willst einen Western drehen, dann kannst du einfach, weißt du, fährst du einfach eine Stunde und dann bist du eh schon draußen in der Savanne. Heißt es Jo. Savanne? Tundra. Ich glaube nicht, dass es Savanne heißt. Ich weiß aber nicht, wie es korrekt heißt. Ah, weißt, was ich meine. Ich meine, wenn du irgendwie ein Crime-Drama oder sowas Prärie? drehst, weißt du, kannst du auch einfach in die Seitengasse gehen, neben dem Studio und da die Leiche hinlegen. Brauchst du ja kein Screen dafür. Aber wenn du auf kleiner, also wenn du irgendwie so ein Medium-Budget hast oder selbst kleines Budget hast und du willst trotzdem Fantasiewelten gestalten, dann ist der LED-Screen natürlich echt cool. Und ich muss zugeben, ich fand es beeindruckend, weil du siehst halt die Pixel nicht im Hintergrund. Die Auflösung ist so gut, dass die Kamera das nicht mitkriegt. Nice. Also hört sich auf jeden Fall etwas an, was ich mir auch mal angucken sollte. Ich kann das einfach auf YouTube finden, oder wie? Eine Behind-the-Scenes davon? Sicher, ja, behind the scenes von The Mandalorian oder kannst du ja auch die Videos von The Corridor Crew angucken. Ja, nice. Habe ich mal wieder mein Herz ausgeschüttet und ich bin auch jetzt am Ende von meinen Notizen angekommen. Sehr geil. Ja, ich weiß schon mal, was ich mir heute Abend angucke. So 100% kann ich mir noch nicht vorstellen, wie das dann in so einem Studio aussieht mit einem riesigen LED-Screen, der halt nicht auf der Kamera auffällt. So, ich kann es mir noch echt nicht so richtig vorstellen. Also ich bin mega gespannt darauf, mir so ein Behind-the-Scenes-Video von The Mandalorian anzugucken und mal zu sehen, wie die das dann in echt gemacht haben, diese Szenen. Weil, ja, wie gesagt, ich habe mir da von der Hobbit die Behind the Scenes angeguckt und das ist einfach so geil, wie die durch ganz Neuseeland durchreisen und dann da über Bergkuppen drüber und durch diese Graslandschaften und es ist geil. Wirklich in Flüssen teilweise richtig diese Fassszene da geschossen haben. Ja, genau. Also ich bin auf jeden Fall begeistert, was da die Technik jetzt Neues gebracht hat. Genau. Aber vor allem auch für die Einordnung, dass es halt vor allem für Low-Budget-Filme sehr, sehr interessant ist. Das fand ich jetzt nochmal richtig hilfreich. Ja. Genau. Ja, nice. Also ich muss sagen, ich habe auch für heute gesagt, was ich sagen wollte. Und ich denke, da sind wir jetzt auch an einem ganz guten Punkt angekommen, wo wir für heute danken können fürs Zuhören. Und ich weiß nicht, Ruben, wie das bei dir aussieht, aber ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um dann Schluss zu machen, denke ich. Ja, ich bin Ruben. Ihr könnt mich auch unter @miniwandrut finden. Das ist Mini und dann WANTRUT auf Instagram, wo ich so meine Nerd-Sachen meistens poste. Das ist @miniwandrut auf Instagram. Und dann bis zum nächsten Mal bei Quatschen über alles. Bis zum nächsten Mal. Auch von mir, Johannes.